Das ist jetzt ein grundsätzliches Problem für die Frage, welche Bedeutung diese Realismus- respektive dann buchstäblich Expressionismus-Debatte, um die es geht, für heute hat. Nämlich eigentlich das Problem der Kultur. Nur um so ein paar Eckmarken nochmal zu nennen, dass das auch von der Art und Weise, wie darüber diskutiert würde, völlig neu war. Die Vorstellung, dass Kultur sowas wie Alltagspraxis ist, ja, also wir haben jetzt hier diese Veranstaltung, abends nachher gucken wir noch Fernsehen, da draußen klingelt eine Kirche und wir trinken Bier oder so, also dass das irgendwie zu unserer kulturellen Praxis gehört, die war zu dem Zeitpunkt neu. Also es gab vorher einen Kulturbegriff, der zum Beispiel bei Marx selber noch überhaupt nicht auftaucht. Also da ist Kultur eher so eine Kategorie, nach der man einteilt, was weiß ich, Hochkulturen im Sinne von Ägypter und Byzanz und sonst irgendwas. Aber nicht Kultur als Alltagspraxis. Das entwickelt sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts und bekommt tatsächlich mit Anfang des 20. Jahrhunderts eine eben Praxisform, dadurch, dass Menschen im massenhaften Maßstab sich auch sowas wie eben eine Alltagskultur erlauben können oder die auskleiden. Nicht eine Angestelltenkultur, man geht ins Kino, Film gibt es seit 1895, man hört Radio dann später und liest Zeitung, geht in die Cafés und es gibt die Straße als Ort kultureller Betätigung, es gibt Schaufenster, also der Konsum rückt in den Vordergrund. Das muss man vor Augen haben für eben diese ganze Frage, weil das natürlich auch die Kunst in ein neues Verhältnis zur Gesellschaft rückt. Ja, also all die Einrichtungen, die für uns so selbstverständlich sind, die gibt es ja noch gar nicht so lange, also eben zum Beispiel sowas wie ein Museum und alleine sowas, Museum, Galerie oder überhaupt Ausstellung, bringt natürlich die Frage, welche Bedeutung, welche politische Bedeutung hat Kunst, ein völlig neues Gefüge für gesellschaftliche Auseinandersetzung. Merkt man zum Beispiel daran, auch das nochmal im Vorgriff auf diese Problematik der Erbschaft, wie geht man mit der Kultur um, die die bürgerliche Gesellschaft mit sich bringt, merkt man zum Beispiel daran, dass Lenin jemand ist, der die sogenannte Zwei-Kulturen-Theorie entwickelt. Es gibt einmal die Kultur der Herrschenden und dann gibt es die Kultur der Unterdrückten. Also das heißt, im Prinzip könnte man auf die Kultur der Herrschenden respektive eben dieser gesamte Ballast der bürgerlichen Kultur verzichten, weil die Unterdrückten aus der Unterdrückungserfahrung eine eigene Kultur, also das Proletariat eine eigene Kultur hervorbringen. Also das nur mal so als Marksteine vorweggesagt. Ich glaube, dass ich das noch gerne weiter differenzieren würde, worum es in dieser Expressionismusdebatte ging, und zwar mit einer Paradoxie. Wenn man sich ansieht, wie die Expressionismusdebatte verlaufen ist, die ja nun auch eigentlich zeitlich sehr komprimiert ist, dann wird man feststellen, und das schreiben dann auch mitunter diejenigen, die an dieser Debatte beteiligt waren, dass der Gegenstand merkwürdig verschwimmt. Also dass am Ende zum Beispiel jemand wie Lukács, Georg Lukács, sich fragt, wer ist denn jetzt überhaupt Expressionist? Also über welche Künstler reden wir da eigentlich oder was ist denn überhaupt der Expressionismus? Und es gab auch eine ganze Reihe von Binnendifferenzierungen, also der falsche Expressionismus und richtige und der falsche Realismus und der richtige Realismus und so weiter und so fort. Ich habe für mich mal gesammelt, was alles Gegenstände dieser Expressionismusdebatte waren und glaube, dass man alleine da schon sehen kann, mit welcher, wie soll man sagen, also mit welchem Gewicht diese Diskussion auch geführt wurde. Und man muss sich ja vor Augen halten, was hat das Datum schon genannt, 37, 38, also die nationalsozialistische Gesellschaft ist voll und ganz etabliert und das heißt, die funktioniert. Ja? Also zu dem Zeitpunkt, was weiß ich, meinetwegen inklusive Olympiade und sowas, ist der NS nicht der böse Buhmann im Weltgeschehen, sondern es ist eine Gesellschaft, auf die guckt man tendenziell ähnlich wie auf auch die sukzessiven Erfolge des New Deals in Amerika, erstmal mit einem gewissen Interesse, um zu sehen, wie wird da Kapitalismus organisiert, wie wird da Normalität organisiert. Ja? Also nicht, abgesehen davon, dass natürlich klar ist, Faschismus ist Faschismus, aber es gab jetzt keine große sozusagen bürgerliche antifaschistische Front, die dieses System weghaben wollte. Das gab es nicht. Gleichwohl ist klar, also zumal eben Leuten, die da von Verfolgung jeder Art betroffen sind, dass der Faschismus mehr als eine lebensbedrohliche Gefahr ist. Der Zweite Weltkrieg steht vor der Tür. Was dann in den Lagern passiert, wissen wir auch seit 1941 ist das denn Thema. Es gibt eine gewisse Leichtigkeit, mit der einzelne Künstler, da muss man jetzt sagen, da geht es tatsächlich erstmal um Literatur, mit der einzelne Künstler sozusagen zwischen den politischen Frontlinien hin und her springen. Also sich heute Sozialisten nennen und am nächsten Tag Nationalsozialisten nennen. Und es gibt sozusagen eine Verwirrung im künstlerischen Material, die so ein bisschen was hat von dem, was es Ende der 80er Jahre mit dem Punk gab. Ja, also wo man glaubte, es gibt eine gewisse künstlerische Materialität und das können nur Linke sein, die sowas benutzen. Und auf einmal merkt man, Rechte können das genauso. Ja, also wie beim Punk, auch irgendwelche Stumpftypen, Nazis oder wie auch immer, auch die können irgendwie einen Viervierteltakt halten und drei Akkorde darüber schrammeln. Also es ist nicht originär eine linke Kunst, sowas zu machen oder eine linke künstlerische Betätigung. Glaube ich, ist vergleichbar mit dem, was da passierte, weil das war eben ja nicht ohne weiteres so, dass man gesagt hat, da haben die Nazis, da haben die Rechten ihre Kunst und hier haben wir unsere Kunst, sondern das war ja schon der Ausgangspunkt, zum Beispiel jemand wie Gottfried Benn, von dem man eben aus ästhetischen Gründen viel gehalten hat und der sich dann erst dann zum Fürsprecher des Nationalsozialismus gemacht hat. Ohnehin, also in breitester Weise war das ja ein neues Phänomen. Also das heißt, das Phänomen, wie hat die politische Positionierung eines Künstlers oder meinetwegen auch eines Philosophen eigentlich zu tun mit dem, was der Künstler oder die Künstlerin, der Philosoph, die Philosophin macht. Ja, also was weiß ich, also bei jemand wie Hegel ist irgendwie klar, der ist so rechts und für den preußischen Staat gut, aber der Begriff rechts passt auch nicht wirklich. Und ja, also da würde niemand so wirklich auf die Idee kommen, jetzt Hegel so einen Protofaschisten zu nennen. Und das wäre auch totaler Unsinn. Aber auf einmal, nicht, die weltpolitische Lage gibt es her, hat das nämlich eine ganz andere Dimension, wenn jemand sagt, hier, heute bin ich in die NSDAP eingetreten. Sollte es zumindest haben, hat es für viele ja nicht. So, das ist erstmal so, glaube ich, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für das, was da passiert. Auch nochmal der Blick in die Sowjetunion. Du hast es ja auch schon namentlich benannt, darf auch nicht vergessen, wir haben Stalin. Also das heißt, alle progressiven künstlerischen Strömungen in der Sowjetunion sind zu dem Zeitpunkt, Mitte der 30er Jahre, eigentlich vom Tisch. Ab 1932 ist das Thema besiegelt. Es gibt eine von Stalin selber und Schlanow beeinflusste politische Doktrin, auch die hast du ja schon benannt, also die heißt Realismus und im Übrigen bemisst die sich erstmal nicht an sozusagen ästhetischen Kriterien dessen, was Realismus heißen kann, sondern es ist so ein Zettelkastensystem. Ja, da steht irgendwo Realismus und dann gibt es Leute, die entscheiden, was darunter fällt und dann ist das Thema durch. Sage ich. Da hast du gleich was anderes. Jetzt kommt diese Expressionismus-Debatte und ich habe da verschiedene Punkte gesammelt, was die thematisch ausfüllt. Wiederholt sich so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, aber ich glaube, das muss man immer noch mal trennen. Wie gesagt, es ist eine Literaturdebatte. Es ging um die Frage, was ist eigentlich eine antifaschistische Kunst? Also was ist Literatur, die wie auch immer, in ihrer Form, in ihren Inhalten, in ihren Intentionen, in ihren Publikumserreichbarkeiten, was ist eine Literatur, die antifaschistisch ist? Zweitens, damit zusammenhängt, wie kritisiere ich mit Literatur den Faschismus, wie kritisiere ich den Nationalsozialismus? Das ist ja was anderes, ob ich eine antifaschistische Haltung zum Ausdruck bringe oder explizit sage, da gibt es ein System, das so funktioniert, was ich mit der Kunst irgendwie thematisieren oder kritisieren will. C. Ganz entscheidend, das spielt schon rein in diese Erbschaftsfrage. die Nazis bemächtigen selber, sich selber der bürgerlichen Kunst, also beziehungsweise der bürgerlichen Literatur. Das heißt, die Frage der Vereinnahmung. Also wie ist es mit Goethe, Schiller bis einschließlich Heine? Kann man einen Schriftsteller wie Goethe retten gegen die Nazis? Muss man das machen? Spricht er für sich selber? Muss man da eine andere Lektüre anlegen, um den irgendwie als was weiß ich, bürgerlichen Revolutionär zu lesen, der nun gewiss nicht war? Also wie geht man damit um? Also das heißt, was macht man mit der sozusagen faschistischen Kulturpolitik oder Literaturpolitik? Und davon ausgehend, was machen eigentlich wir, in Klammern die Kommunisten, mit diesem bürgerlichen Erbe? Das ist genau dieses Erbschaftsproblem. Und das beinhaltet zweierlei, nämlich einmal die Frage der Aktualisierung bzw. der Aktualität. Also ist zum Beispiel sowas wie Goethe heute, / in den 30er Jahren noch aktuell? Und die Frage der Adaption, also thematisiert Goethe um 1800 irgendetwas, was man dann transformieren muss in die damalige Gegenwart. Dann ging es in der Expressionismusdebatte, zumindest von den Kritikern her, des Expressionismus ganz klar um eine Kritik der Avantgarde. Also das ist auch interessant, dass in der marxistischen, also offiziell stalinistischen Kunsttheorie Avantgarde mittlerweile ein Schimpfwort war. Ja, also das, man hat sich abgegrenzt von der Avantgarde. Dann daraus folgend natürlich die Frage der sozialistischen Kunst, also was ja nochmal was anderes ist als die Frage der antifaschistischen Kunst, nämlich die Frage, wie stelle ich jetzt die neue sozialistische Gesellschaft dar? Das führte vor allen Dingen zu einer Kritik des Formalismus, also wo dieses Wort Formalismus selber auch als Schmähwort so auftauchte, darin eingeschlossen als Frage nach Funktion und Aufgabe der Kunst für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. Und dann unterschwellig, auch bemerkenswert, ich habe es jetzt ja schon mehrfach gesagt, oder wir haben ja auch darauf hingewiesen, es ist eine Literaturdebatte, bei der eben unterschwellig auch verhandelt wird, Literatur gegen andere Kunstformen. Ja, sieht man zum Beispiel bei Brecht, der eigentlich eher thematisiert, ich, Brecht als Literat, der natürlich auch mit anderen Künsten kooperiert, was weiß ich, Theater, Musik kommt rein und so weiter und so fort, der sich dann aber schon lustig macht, zum Beispiel über irgendwie so, wie heißen Skulpturen, so Denkmäler, ja, also irgendwelche Denkmäler, wo gibt es so eine Passage, wo er sich darüber lustig macht, dass angeblich irgendwelche eine Leninbüste bauten wollten und dann so im Sinne der Abstraktion, dagegen geht es ja dann immer, das Abstrakte, im Sinne der Abstraktion, statt irgendwie Lenin nachzubilden, also eine Gurke hingesetzt haben. Und das findet aber Brecht gar nicht lustig, sondern findet das einfach nur albern, in dieser Form irgendwie so Personenkult zu verweigern. Was im Übrigen, also da wirst du wesentlich mehr zu sagen können, beziehungsweise überhaupt was zu sagen können und ich eben nicht, ohnehin nochmal die ganze Debatte aufgreift von Proletkult beziehungsweise überhaupt natürlich zu dem Zeitpunkt in den 30er Jahren es schon eine Geschichte gibt, wo Kunst Bestandteil einer politischen revolutionären Bewegung war. Das ist ja der große Unterschied eben genau zu dem, was du auch am Anfang über die Expressionisten in Deutschland gesagt hast. Also mittlerweile gibt es eine Revolution, die ist zwar eben scheinbar am sich verdünnisieren in irgendwie den Schauprozessen, die ja im Übrigen auch zu der Zeit schon sind. Aber da hat Kunst eine große Stellung bereits gehabt. Schließlich, und das muss man sagen, das ist insgesamt eben neu, und da komme ich so als selbsternannter Philosoph wieder ins Spiel, geht es um die Frage überhaupt von Ästhetik und Kunst in marxistischer Perspektive. Ja, also was kann eigentlich der Marxismus, den man bisher verstanden hat als eben Kritik der politischen Ökonomie oder im weitesten Sinne Gesellschaftstheorie, was sagt der jetzt eigentlich zur Kunst? Und zur Kunst und zur Ästhetik. Und da spielt dann noch mit rein eine Problematik, die, glaube ich, sehr aktuell ist. Ich habe es gerade bei einer anderen Tagung erlebt, nämlich die Frage von Theorie und Praxis. Also brauchen Künstler, Theoretiker, Ästhetiker, Kunsttheoretiker, die ihnen sagen, so und so läuft es oder das und das sind die Probleme. Oder umgekehrt, hat die Kunst in der Art und Weise, wie sie vorgeht, selber auch den Status von einer theoretischen Analyse oder kann die sozusagen eine Form von Kritik formulieren, die es einer Kritik der politischen Ökonomie gleich tut. Das ist das eine. Ich würde gerne diese ganze Debatte abkürzen auf diese beiden Personen, Lukács und Bloch. Mhm. Gucke ich dich aber an, weil ich mir das okay von dir hole. Ne? Hast du jetzt gegeben. Und zwar deshalb, weil mich persönlich dieser letzte Aspekt, nämlich was hat eigentlich die marxistische Theorie zur Kunst und Ästhetik zu sagen, insofern am meisten interessiert, weil hier nochmal das reinkommt, was ohnehin bei dieser ganzen Frage von Realismus und Expressionismus eine Rolle spielt, nämlich was ist eigentlich die Wirklichkeit, mit der wir uns auseinandersetzen? Also ist die Wirklichkeit irgendwas, was gegeben ist, wo wir Menschen in welcher Form auch immer darauf reagieren und dann für uns sagen, ja, das ist real und das ist nicht real? Oder ist es etwas, was wir auch permanent selbst erzeugen, wieder hervorbringen, verändern? Also wie sind da Eingriffsmöglichkeiten? Und das ist insofern für dann eben auch diese beiden, kann man auch schon sagen, Kontrahenten in der Debatte, Georg Lukács und Ernst Bloch, von großer Relevanz, weil für mich da nochmal klar geworden ist, wie eigentlich eine unterschiedliche Gesellschaftsdiagnose, die in beiden Fällen natürlich aus marxistischer Perspektive formuliert ist, zu diesem Streit geführt hat um die Einschätzung des Expressionismus und eben auch allen mit damit zusammenhängenden Fragen Erbschaft und wie überhaupt Kunst und Politik zusammenhängt. Nämlich, Georg Lukács veröffentlicht Anfang der 20er Jahre ein Buch, was sehr wichtig war für überhaupt die marxistische Diskussion des Geschichte und Klassenbewusstsein. In diesem Buch entwirft er einen Begriff, den hat er von Marx, bei Marx kommt er aber nur sehr beiläufig vor, nämlich den Begriff der konkreten Totalität. Gesellschaft ist also immer etwas Ganzes. Dieses Ganze wird bestimmt durch die Einheit der Produktionsverhältnisse. Das heißt, Lukács gilt ja gerne mal so als Hegel-Marxist. Genau das kommt darin zum Ausdruck. Also er übernimmt von Hegel eigentlich den Gedanken, Gesellschaft ist sowas wie ein geschlossenes System. Es ist eine Einheit. Da gibt es zwar in dieser Einheit Widersprüche und Gesellschaft verändert sich, aber das ist erstmal was Geschlossenes. Und Bloch ist derjenige, der eigentlich von denselben Grundlagen kommt, aber genau das Lukács vorwirft. Nämlich, dass er sagt, Lukács verkennt, dass diese Widersprüche so stark sind und vor allen Dingen auch eben mit der fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg beziehungsweise kurz vor dem Zweiten Weltkrieg mit dem Faschismus, mit dem Nationalsozialismus, dass diese Widersprüche so weit fortgeschritten sind, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass die Gesellschaft sich als Totalität darstellt. Und das ist genau der Punkt, wo der Expressionismus sich rechtfertigt, weil der Expressionismus damit zum kritischen Element wird, und zwar bei Bloch im Sinne eines Realismus, also das ist das Realste, was man machen kann, sozusagen. Der Expressionismus wird zu einem Instrument, diese ohnehin schon brüchige Realität zu zerschlagen. Und das ist genau das, was sozusagen Lukács dann auf die Palme bringt, weil Lukács, da muss man sagen, ein Kapitel in diesem wesentlich früheren Buch Geschichte und Klassenbewusstsein, wie gesagt aus den 20er Jahren, handelt vom orthodoxen Marxismus, den verteidigt Lukács, mit der Idee, man müsste eigentlich jetzt wieder zurückkommen zu dem, was Marx wirklich geschrieben hat. Und genau das ist auch das, was Lukács van Bloch entgegensetzt. Ja? Also im Sinne von, unabhängig wie die Kunst operiert, der Marxismus beweist sich in der Logik der Theorie. Und danach müssen wir uns richten. Und diesen Streit finde ich hochinteressant, weil der sozusagen von der Kunst auf die Gesellschaft führt und von der Gesellschaft wieder zurückgeht auf die Kunst. Kann ich da eine kurze Anmerkung während du das Zitat rausrufst? Ja, ich habe es schon. Aber mach die Anmerkung. Also was daran, würde ich sagen, auch nochmal von Seiten der Kunst total wichtig ist, ist, dass das zwei vollständig unterschiedliche Begriffe von Kunst sind. Weil auf der einen Seite geht es bei Lukács geht es halt um Realismus, in dem Sinne, als dass die Kunst ein Repräsentationsverhältnis zur Gesellschaft hat, was eigentlich eine sehr bürgerliche Idee von Kunst ist, die ja aber der Stalinismus eins zu eins übernommen hat und die auch, würde ich glaube ich im Gegensatz zu dir sagen, bei Lenin schon sehr, sehr stark ist. Also das, was Kunst als Aufgabe hat innerhalb der Gesellschaft, ist eben die Repräsentation der Realität in accordance to the Communist Party in dem Fall. Und das ist eben das, was bei Bloch, auf der Seite von Blochs Argumentation, aber ebenso ja aus anderen Gründen auch bei Brecht nicht der Fall ist, sondern die argumentieren eben gegen eine repräsentative Rolle der Kunst und sagen, Kunst ist selbst ein politisches Mittel, Kunst ist kein Mittel der Politik, sondern Kunst selbst ist ein politisches Mittel, das einen Ausdruck erzeugen kann, das eben keiner der Repräsentation ist, sondern selbst einen Punkt setzt, also selbst ein Ausdruck für sich ist. Also Lukács macht seine Ausführungen und dann schreibt er, was hat das alles mit Literatur zu tun? Nach einer expressionistischen oder, auch interessant, surrealistischen Theorie, also das fällt da noch mit rein. Ne? Also für die ist wahrscheinlich mit Blick auf Paris. Ja, eben mit Blick auf die französischen Surrealisten. Ja, da kommt aber bei Bloch gleich nochmal eine andere interessante Wendung. Also nach einer expressionistischen oder surrealistischen Theorie, die die Beziehung der Literatur zur objektiven Wirklichkeit leugnet, gar nichts. Also es ist schon mal klar, damit redet er eigentlich nicht gegen Bloch, also weil Bloch wäre nicht derjenige, der sagt, Expressionismus ist ganz klar die Kunst, die eine Beziehung zur Realität leugnet. Sondern naja, aber zur Objektivität der Realität. Schön. Ja. Für eine marxistische Theorie der Literatur sehr viel. Also das ist schon mal von vornherein die Gegenüberstellung. Ja? Sozusagen der Expressionismus kann per Definition gar nicht marxistisch sein, also oder richtig sein, weil er nicht marxistisch ist. Wenn die Literatur tatsächlich eine besondere Form der Widerspiegelung der objektiven Wirklichkeit ist, so kommt es für sie sehr darauf an, diese Wirklichkeit so zu erfassen, wie sie tatsächlich, hervorgehoben, beschaffen ist, und sich nicht darauf zu beschränken, das wiederzugeben, was und wie es unmittelbar hervorgehoben erscheint. Also diese Differenz ist ganz zentral. Also es geht eben nicht um eine Widerspiegelung in einem reinen Spiegelsinne, sondern darum, dass die Widerspiegelung selber als literarischer Modus eine Form von Analyse wird. Strebt der Schriftsteller nach einer solchen Erfassung und Darstellung der Wirklichkeit, wie sie tatsächlich beschaffen ist, das heißt, ist er wirklich ein Realist, so spielt das Problem der objektiven Totalität der Wirklichkeit eine entscheidende Rolle, ganz einerlei, wie diese vom Schriftsteller gedanklich formuliert wird. Also da auch nochmal die Differenz von Theorie und Praxis. Ja? Also wenn ich Lukács als Theoretiker zeigen kann, mit meinem begrifflichen Instrumentarium, dass der Schriftsteller als Praktiker der Literatur richtig liegt, dann muss der Schriftsteller selber kein Marxist sein, sondern kann ich als Marxist sagen, er hat recht. Also weil er diesen theoretischen Ansprüchen genügt. Und nur im Kontrast, als Abschluss, ein viel kürzeres Zitat von Bloch dagegen. Aber auch heute noch ist kein großes Talent ohne expressionistische Herkunft. Ja, also der Marxist sagt, eigentlich jede gute Kunst im Sinne des Marxismus muss expressionistisch sein oder ist es zumindest gewesen, mindestens ohne deren hochgesprenkelte, höchst gewittrige Nachwirkung. Den letzten Expressionismus, in Anführungszeichen, stellten die sogenannten Surrealisten, eine kleine Gruppe nur, aber wieder ist Avantgarde bei ihnen und Surrealismus ist erst recht, Bindestrich, Montage. Sie ist die Beschreibung des Durcheinanders der Erlebniswirklichkeit mit eingestürzten Sphären und Zäsuren. Also genau das Gegenteil, während Lukács ausgeht von der Objektivität der gesellschaftlichen Totalität und die sozusagen immer wieder über das, was er vorfindet, an Realem überstülpt. Genau umgekehrt bei Bloch, der eben sagt, wenn wir gucken, was die Künstler machen, dann sehen wir, dass die uns ja permanent darauf hinweisen, dass diese Wirklichkeit nicht mehr in der Form zu haben ist. Und genau das ist aber das sprengende Element, weswegen wir, egal ob Realismus oder nicht, immer davon ausgehen können, es braucht den Ausdruck, um überhaupt auf die Problematik von gesellschaftlichen Widersprüchen im Sinne des Marxismus hinweisen zu können. Das war's.